Von der schrecklichen Enttäuschung begleitet, dass Mr. Horowitz nicht der gütige alte Mann war, den sie so sehr mochten, sondern in Wirklichkeit der Mörder zweier Frauen, fuhren die beiden Mädchen zum Waisenhaus. Sie erzählten Schwester Constantia von den Ereignissen, doch diese richtete einen strengen, unerbittlichen Blick auf die beiden. Ich verbiete, dass ihr euch mit solch finsteren Mächten einlasst. Aber es ist wichtig und wir brauchen ihren Beistand. Ich habe von euren Geistergeschichten gehört. Reicht es euch nicht, dass eure Lehrerin deswegen schon um ihr Leben gekommen ist? Mrs. Bingle wollte uns... Genug jetzt! Ich werde morgen höchstpersönlich mit eurer Lehrerin sprechen. Wer hat nun die Leitung des Pensionats? Mrs. Johnson, nicht wahr? Aber Mary Ann, es hat keinen Sinn. Guten Tag, Schwester Constantia. Auf Wiedersehen. Schließt bitte die Tür hinter euch. Oh, ich kann es nicht glauben. Psst, meine jungen Damen. Ich kam nicht umhin, eurem Gespräch zu lauschen. Schwester Sophia? Bemühen Sie sich nicht. Wir kennen den Weg. Hört doch erst einmal zu. Ich möchte euch helfen. Wirklich? Ja, ich werde mich eurer Gruppe anschließen. Ich denke, Schwester Constantia macht einen Fehler, euch abzuweisen. Das ist ja sehr freundlich von Ihnen und Sie helfen uns damit wirklich sehr. Kennen Sie das Haus von Mr. Horowitz? Das kenne ich und ich werde heute Nacht da sein, das verspreche ich euch. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Seele dieser armen Kreatur zu retten, dann sollten wir nichts unversucht lassen.